Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinen anderen zu. Der Schleimer von Conny Lenz. Regie Christoph Pragua. Hallo? Elke? Ja? Hast du schon geschlafen, Schatz? Sagen Sie mal, sind Sie bescheuert? Ich musste unbedingt deine Stimme hören. Sie sind ja wohl nicht... Hören Sie endlich auf mit diesen Anrufen. Ich mag dich, das weißt du doch. Jetzt hören Sie mal zu. Die Polizei hat bei mir eine Fangschaltung installiert. Besonders wenn du so aufgeregt, so erregt bist. Kleines Luder. Was soll das überhaupt? Was wollen Sie von mir? Lassen Sie mich in Frieden! Ich rufe jetzt die Bullen an! Versteh doch, Elke. Ich will... 17.35 Uhr. Solange ich nicht auflege, musst du mit mir reden. Und das wirst du. Sie sind ja verrückt. So. Dann hör mal gut zu, du Schlampe. Ich kann auch anders mit dir umspringen. Hören Sie auf. Wann Schluss ist, bestimme ich. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich endlich in Ruhe, du Dreckskerl! Lass mich doch in Ruhe! Früher oder später musst du rangehen. Das hältst du doch nicht durch. Die ganze Nacht über. Dietmar! Ja? Was machst du denn noch so spät? Ich wollte Forstmann anrufen. Abends ist er ja meist zu Hause. Es ist nach 11. Du kannst doch um diese Zeit keinen Mandanten mehr anrufen. Ich dachte, weil du meintest, es wäre wichtig und... Es war wichtig. Ach, du hast das schon erledigt. Ja, soll ich vielleicht warten, bis es dir einfällt? Nun komm endlich ins Bett. Und mach diese Musik aus, das ist ja grauenhaft. Mann, habe ich Kohldampf. Besondere Wünsche, was das Dinner anbelangt. Ich esse alles. Hauptsache, bewegt sich nicht mehr. Also, Thunfisch, Dosenmilch? Naja. Würstchen, 5 Eier. Ha, ich habe noch 5 Eier. Wow. Mist. Willst du nicht rangehen? Nein. Ach, das regt mich auf. Na, hör nicht drauf. Also was ist? Eier? Gut, Eier. Mit Thunfisch und Würstchen. Überfressenes Stück. Soll ich dir helfen? Kannst du mal die Dosen aufmachen? Womit denn aufmachen? Lass mal, ich mach schon. Ich geh mal ran. Brandy, nein! Mensch, ich kann sowas nicht hören. War Elke Marx? Ich bin nicht da. Tut mir leid, die ist gerade unter der Dusche. Ciao! Was ist das denn für einer? Wer war das? So ein Schleimer? Und was für einer? Hallo, Elke. Ist das etwa dein Neuer? Elke. Was ist denn? Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Seit einer Woche geht das so. Ist das der... Der ist so eine... Ja. Oh Mann. Guck mal her. Bei jedem Klingeln zucke ich zusammen. Und was will der? Ja, lass mal. Kann ich mir schon denken. Okay. Hör mal mit. Ja? Unter der Dusche. Weißt du nicht, dass kleine Mädchen nicht lügen dürfen? Gib sie mir, ich weiß, dass sie neben dir steht. Jetzt hör mal zu, du Arschloch. Gib her. Wenn du hier... Wenn du es noch einmal wagst, hier anzurufen, ich bring dich um. Ich gehe zur Polizei. Elke, das bringt doch nicht. Ach, was soll ich sonst tun? Abwarten, bis es wieder klingelt. Bis er wieder dran ist und mich beschimpft, mich fertig macht. Soll ich das? Nein, natürlich nicht. Was dann? Besorg dir eine Trillerpfeife. Und wenn er anruft, hältst du das Ding an? Moment mal. Ist ja merkwürdig. Was? Wieso weiß der, dass du nicht unter der Dusche bist? Kapier ich nicht. Er wusste, dass du neben mir stehst. Das musste er doch gesehen haben. Randy. Wieso? Erklär mir das. Du glaubst doch nicht, der hockt irgendwo da draußen und begafft uns? Wo denn? Na, in einem der Häuser da hinten. Nicht ans Fenster. Randy, bis zum nächsten Haus sind es hunderte von Metern. Ach, schon mal was von dem Fernglas gehört. Meinst du wirklich? Also, wenn ich mir das vorstelle. Den schnappen wir uns. Wie denn? Randy, ich möchte es nicht. Es ist die einzige Möglichkeit herauszufinden, wer der Kerl ist. Und dann? Angenommen, es klappt. Was willst du dann machen? Eins nach dem anderen. Du, dann mache ich nicht mit. Das ist mir zu haarig. Wenn der... Was? Ach, ich weiß nicht. Die ganze Sache ist mir einfach unheimlich. Es wird noch viel unheimlicher für dich, wenn wir nichts unternehmen. Aber wenn der... Elke! Willst du, dass der Kerl dich in Ruhe lässt oder nicht? Ja. Also, du nimmst dir die Mosel und die Neckarstraße vor. Ich kümmere mich um das Hochhaus. Okay. Danach den Fasanenweg und du die ersten Häuser in der Bremenstraße. Gut. Notier dir nur die oberen Klingelschilder. Die anderen können eh nicht bei dir reinsehen. Wir treffen uns dann bei dir. Ja. Ja, natürlich. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Auf Wiederhören. Randy, das bringt doch nichts. Das war jetzt der 25. Anruf. Der 23. Riecht echt lecker. Kann sein, dass meine Idee nichts taugt. Aber das weiß ich erst, wenn ich mit jedem Einzelnen gesprochen habe. Ja, guten Abend, Herr Bayer. Der KK Investmentfonds hier. KK Investmentfonds. Wir rufen Sie an, um Ihnen eine besonders günstige Geldanlage zu offerieren. Ja. Ja, das verstehe ich. Danke ebenfalls. Willst du Toast dazu? Wie? Ach so, ja. Der erkennt doch deine Stimme. Quatsch. Ich habe ja kaum was gesagt. Ja, guten Abend, Herr Lennartz. Der KK Investmentfonds hier. Wir rufen Sie an, um Ihnen eine besonders günstige Geldanlage zu offerieren. Elke, komm her. Herr Lennartz, wir arbeiten seit Jahren auf dieser Basis. Das hat nichts an der Tatsache, dass Sie ganz offensichtlich Telefonwerbung betreiben. Und die ist verboten. Hey, Randy. Im Übrigen bin ich an dubiosen Geschäften dieser Art nicht interessiert. Guten Abend. Das ist er. Ha, Bingo! Ich hab's doch gesagt. Hab ich es nicht gesagt? Wir kriegen das Schwein. Ich kann das nicht glauben. So. Du Scheißkerl, jetzt zieh dich warm an. Komm, gib mir deinen Mantel. Danke. Sehr lieb, Schwesterherz. Puh. Das ist aber auch ein Wetter. Dietmar da? Grüß dich, Rolf. Hallo, Schwager. Was zu trinken? Ja, einen kleinen Cognac vielleicht. Dietmar, du nimmst auch einen? Nein, nimmt er nicht. Mein Magen. Ich habe in der letzten Zeit Probleme. Und sonst? Mein, läuft der Laden? Ja, dank unserer Bundesregierung sind Steuerberater gefragter denn je. Weswegen ich komme. Ach, danke. Beate, cheers. Cheers. Du hast doch diese Freundin in Luxemburg, hm? Ach so, darum geht's. Naja, hast du nicht mal wieder Lust, sie zu besuchen? Für deine Kosten komme ich selbstverständlich auf. Rolf, ich glaube nicht. Dominik würde sich bestimmt freuen. Ja. Die Sache ist nämlich die. Ich habe da 60.000 Mark, die niemand erst angehen. Hm. Und du warst ja damals schon so lieb. Und versteh mich nicht falsch, Rolf. Ja, ich aber könnte am Montag rüberfahren. Und wenn du kontrolliert wirst. Ach Gott, nochmal, ich bin doch nicht blöd. Natürlich fahre ich irgendwo vor Malmedy über die Grenze. Du musst es natürlich nicht tun. Ach, Unsinn. Hast du es dabei? Du bist ein Schatz. Hier, 10, 20, 30, 40, 40 50, 60. Ihr entschuldigt mich, ich habe noch was zu erledigen. Ja, warte, warte. Nimm das Geld mit. Und schließ es in den Safe, hörst du? Ja. Dieselbe Bank wie letztes Mal. Ja. Du weißt schon, ich schreibe dir die Kontonummer nochmal auf. Ja. Ich stelle mir vor, wie du jetzt aussiehst, Schatz. Bei diesem Licht. Wenn du wüsstest, wie gut ich deinen Körper kenne. Aha. Ist ja toll. Ich habe Bilder von dir. Fotos. Einige habe ich im Sommer gemacht, als es so heiß war. So heiß, dass noch der kleinste Fetzen Kleidung auf der Haut störte. Und das macht sie an, ja? Ich weiß alles über dich. Du kleines, verdorbenes Luder. Alles. Weil ich ständig in deiner Nähe bin. Auch wenn du es nicht merkst. Vielleicht bin ich auch jetzt ganz nah bei dir. Viel näher, als du denkst. Dann regt sich was bei ihnen, wie? Wenn sie Frauen Angst einjagen können, ist es das? Du hast jedenfalls Angst. Weil du mir ausgeliefert bist. Weil du... Er ist gestört worden. Astrein. Der Schleimer ist im Kasten. Beate und Dietmar Lennartz, Steuerberater. Seine Frau nennt ihn bestimmt Didi. Gartenstraße 74. Ob wir nicht doch besser die Polizei einschalten? Mann, die Bullen lachen sich schlapp, wenn du denen mit einem Tonband ankommst. Mensch, Randy. Und selbst wenn... Ist doch nur ein Kavaliersdelikt. Wer hat sie ja nicht mal vergewaltigt? Meine Güte, junge Frau, Sie können sich aber auch anstellen. Bitte hör auf. Dann kriegt er eine Verwarnung. Vielleicht ein paar Scheinchen an Strafe und damit hat sich die Kiste. Ich weiß nicht. Aber ich... Was ist, wenn du ihn anzeigst und der dreht dann erst richtig auf? Elke, der macht dich fertig. Oder andere Frauen, oder glaubst du, der hört damit auf? Das will ich aber. Nie wieder soll der einer Frau sowas antun. Nie wieder! Dem Jungen fehlt ganz einfach die strenge Hand. Ach, nimmst du das mit, Schwager? Ja, gern. Trinkt sich gut. Machen wir doch gleich noch einen. Einen vertrage ich noch. Okay. Eva, Telefon für dich. Entschuldige mich. Ja. Ich habe den Namen nicht verstanden. Und lass unsere Gäste nicht warten. Ja. Lennart, hallo. Liebling. Können Sie etwas lauter sprechen? Ja. Warten Sie, ich mache nur die Tür zu. So, jetzt geht es besser. So. Dietmar, ich musste unbedingt deine Stimme hören. Wie bitte? Ich mag dich. Weißt du das nicht? Wer ist denn da? Verdammt nochmal, wer ist da? Was soll das? Besonders, wenn du so aufgeregt bist. Soll das ein Scherz sein? Tut mir leid, darüber kann ich nicht lachen. Ich stell mir vor, wie du jetzt aussiehst. Bei diesem Licht. Wenn du wüsstest, wie gut ich dich kenne. Ich weiß alles über dich. Du kleiner, verdorbener Junge. Alles. Sie sind ja verrückt. Und ein Viertel Zungenwurst, bitte. Das ist dann alles. Frau Mart? Ja? Ich muss Sie sprechen. Dankeschön. Mich? Kennen wir uns irgendwo, ja? Gewissermaßen, ja. Können wir nicht irgendwo in Ruhe reden? Wieso? Wer sind Sie überhaupt? Entschuldigung. Lennart. Dietmar Lennart. Und was wollen Sie von mir? Kommen Sie, Frau Max. Das wissen Sie doch genau. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Wir haben zusammen telefoniert. Wir? Ich. Ich habe Sie einige Male angerufen. Wann? Mehrmals. Sie? Ja. Sie rufen ständig bei mir an. Sie sind das. Nicht so laut. Spiel mir doch nichts vor. Moment mal, für Sie immer noch Frau Marx, ja? Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte mich... Können wir das nicht bei einer Tasse Kaffee besprechen? Ich soll mit Ihnen Kaffee trinken? Ich möchte mich doch nur entschuldigen. Es tut mir leid, wirklich, glauben Sie mir. Können wir diese unangenehme Sache nicht aus der Welt schaffen? Ja. Sicher. Wirklich? Oh, da vorne ist ein Bekannter. Harald, ich muss Frau gehen. Marx. Machen Sie es gut. Frau Marx. Guten Tag, Frau Lennartz. Guten Tag. Wir kommen vom städtischen Frauenhaus. Dürfen wir Sie ein paar Minuten stören? Wir sammeln Unterschriften für eine Aktion. Telefonische Belästigung von Frauen. Tja. Eine Minute nur. Ja, kommen Sie doch herein. Vielen Dank. Was kann ich für Sie tun? Die Sache ist die. In den letzten Wochen hat dieser Telefonterror drastisch zugenommen. Besonders in unserem Stadtteil. Ja, wer macht denn sowas? Sie würden sich wundern. Meist ganz normale Ehemänner. Nach außen hin jedenfalls. Kaputte Typen sind das. Ziehen sich dran hoch, dass sie eine Frau in ihrer Gewalt haben, mit der sie machen können, was sie wollen. Das gibt's doch nicht. Und ob? Jeder von uns kann das passieren. Ja, stellen Sie sich vor, so jemand ruft Sie an. Jeden Tag, 10, 15, 20 Mal. Vor allem natürlich nachts und das über Wochen. Das ist ja grauenhaft. Und dann nimmt denn die Polizei nichts dagegen? Was soll die tun? Bestenfalls wird man ihnen eine Fangschaltung einrichten. Die Kerle sind auch viel zu gerissen. Die sprechen nie länger als eine Minute. In der kurzen Zeit könnte man so einen Anruf kaum zurückverfolgen. Und das in unserer Gegend. Tja. Man kann den Leuten nur vor den Kopf schauen. Liebling, es hat ein bisschen länger gedauert. Mein Mann. In der Stadt war es dermaßen voll, dass ich... Tag, Herr Lennartz. Hallo. Guten Tag. Die Damen sammeln Unterschriften für eine Aktion... Telefonterror gegen Frauen. Ach ja. Ich habe jetzt doch tatsächlich was im Auto vergessen. Ich werde... Ich weiß dir nicht, sah sein Gesicht. Oh, jetzt habe ich tatsächlich was im Auto vergessen. Frau Marx. Ach nee. Frau Marx. Jetzt geht ihm die Muffe. Warten Sie doch. Ich dachte, wir wären uns einig. Wir wollten die Geschichte vergessen. Aus der Welt schaffen, nicht vergessen. Ja, aber... Ja, und genau das tue ich gerade. Aha. Und? Macht das Spaß? Wie ist das, wenn man so eine Frau am Telefon hat, die vor Angst keinen Ton rauskriegt? Wie fühlt sich das an? Seien Sie doch nicht so geschmacklos. Da kommt dann doch alles hoch. Frau Marx, was verlangen Sie denn? Frau Marx, bitte. Fassen Sie mich nicht an. Ich mach das nicht mehr, Ehrenwort. Nie wieder. Das kommt nicht mehr vor. Abgewöhnen, was? Ist Rauchen. Ja. Mensch, Alter, so wird das nichts. Das muss erst mal richtig durch den Bauch, verstehst du? Komm, Elke. Frau Marx, ihr seid ja... Übergeschnappt seid ihr beide. Ach ja? Na los, dann zeig mich doch an. Was habt ihr denn gegen mich in der Hand? Was denn? Zum Beispiel eine Kassette mit ihrem letzten Anruf drauf. Jetzt wird er uns aber blass. Das lässt doch kein Gericht als Beweismittel gelten. Das Gericht vielleicht nicht. Ihre Frau bestimmt. Oder ein paar deiner Kunden. Na? Grübel mal darüber nach, Schleimer. Gut. Wie viel? Was meint der? Keine Ahnung, komm. Wie viel wollt ihr? 5.000. 10? 10.000! Aber für jede Packung! Das ist überhaupt kein Problem, Herr Lennartz. Es soll ja nur für ein paar Wochen sein. Da machen Sie sich mal keine Sorge. Dafür ist Ihre Hausbank schließlich da. 20.000, sagten Sie? Richtig. Bei Ihren Sicherheiten... Das ist ja keine Summe. Wenn Sie möchten, können Sie Ihren Kreditrahmen auch gerne voll ausnutzen. Nein, nein. 20.000 D-Mark. So, heute haben wir den 7. Ich habe da noch eine Bitte. Mhm. Der Kredit müsste über ein separates Konto laufen. Er darf auf keinen Fall auf unserem Geschäftskonto auftauchen. Selbstverständlich. Ihr Kontokorrent wird davon nicht berührt. Kann ich es dann gleich mitnehmen? Aber natürlich. Ich schreibe Ihnen gleich eine Anweisung für die Kasse aus. Das ging ja leichter, als ich dachte. Herr Lennartz, wenn Sie mal einen Engpass haben, rufen Sie mich an, wir sprechen miteinander. So, wenn Sie bitte hier unterschreiben würden. Hier. Und hier dann bitte die Unterschrift Ihrer Gattin. Ach, meine... Ja, hier. Das reicht doch, wenn ich unterschreibe. Ihre Gattin ist Mitinhaberin des Kontos. Ja, ja, sicher. Nur... Sie sollte eigentlich nichts davon erfahren. Eine Überraschung, wissen Sie? Ihre Gattin und Sie haben damals ausdrücklich diese Vereinbarung hinterlegt. Geldgeschäfte über 5.000 Mark bedürfen der Unterzeichnung beider Verfügungsberechtigter. Da kann man doch bestimmt noch eine Ausnahme machen. Das tut mir leid, Herr Lennartz. 20.000? Ich dachte, weil in Ihrer Anzeige steht, bis zu 30.000 Mark gegen Vorlage des Personalausweises. Ja, ja. Wie Sie sehen, habe ich Sicherheiten. Ich habe das mal aufgelistet. Hier, bitte. Ja. Sie können gerne meine Bank anrufen. Ja, tue sowieso. Ich meine, damit Sie nicht glauben, Sie verstehen. Ja, ja. Das reicht doch hoffentlich, oder? Gibt es da noch Schwierigkeiten? Sie müssen ja schwer in der Scheiße stecken, wenn Sie dann nicht zu Ihrer Bank gehen. Das ist ja wohl meine Sache. Der effektive Jahreszins ist Ihnen klar, ja? 23,8%. 23? Keine Adresse? Doch, doch, natürlich. Da unten. Moment. Hier steht nur 16.400. Naja, die Bearbeitungsgebühr geht natürlich noch runter. Dazu die Sicherheitspauschale und eine einmalige Sonderzahlung. Aber... Ja? Ist schon in Ordnung. Warten Sie dann draußen. Kann ich mal telefonieren? Ortsgespräch. Nehmen Sie den draußen. Ja? Frau Marx? Ist nicht da. Bist du es, Schleimer? Ich habe das Geld. Was für Geld? 20.000 Mark. Sie können es sofort haben, wenn Sie wollen. Und dann vergessen wir die Sache. Einverstanden? Sind Sie noch dran? Ja. Soll ich vorbei... Nein, sagen Sie ihr, ich stecke es heute Abend in Ihrem Briefkasten. Wären Sie damit einverstanden? Und die Kassette. Wie machen wir es damit? Du willst die Kassette. Was glauben Sie denn? Okay. Und wann? Erstes Geld. 20 Riesen. Zuerst habe ich gedacht, der ist nicht ganz frisch in der Tüte. Der will dich verarschen. Der hat es tatsächlich ernst genommen. Der muss doch spinnen, das ganze Geld einfach in den Briefkasten zu stecken. Schiss hat der. Du, lass doch mal fühlen. Mhm. Wenn unser ein skrupellos wäre, so richtig skrupellos. Du denkst doch nicht etwa. Den könnten wir abkochen wie einen alten Suppenknochen. Randy! Wenn der schon auf ein blödes Wort hin mit 20.000 rüberkommt, da wäre doch auch mehr drin. Das können wir doch nicht machen. Warum denn nicht? 50.000, 100, der hat's doch. Oh Mann. Schicker Sportwagen. Knallrot. 120 PS. Ein paar Meter Garderobe. Verlockend, nicht? Ach, was meinst du? Nur mal angenommen. Komm, ich wasch ab. Eine kleine Revanche für das fantastische Essen. Lass stehen. Dietmar macht das nachher. Er sieht so abgespannt aus. Was machst du nur mit ihm? Ich? Meinst du das im Ernst? Überhaupt nicht mehr. Weißt du schon, wann du nach Luxemburg fährst? Morgen, übermorgen. Eilt es denn? Ach was. Ich gehe schon, Liebling. Sag mal, die Kontonummer hast du ja, hm? Ja, ja. Ja, hab ich dir gegeben. Gut. Tag, Helena. Tag. Ein Einschreiben. Ja. Würden Sie bitte hier unterschreiben? Mhm. Hier da unten. Ein Einschreiben, ja. Danke. Danke auch. Schönen Tag noch. Ist die denn verrückt? Was, für mich? Nein, nein, nein. Von wem ist denn das? Zeig doch mal. Das sind nur Unterlagen, auf die ich gewartet habe. Aha. Elke Marx, kenne ich ja gar nicht. Sie hat vorige Woche angerufen, wegen ihrer Einkommensteuer. Kleine Frau. Ich denke, wir haben das lang und breit besprochen. Keine neuen Mandanten mehr. Tja, das ist die Gier. Was, Schwager? Also, Wiedersehen, Rolf. Schau doch mal wieder rein. Du, da sind aber keine Unterlagen drin. Das ist ja ganz hart. Was soll denn da sonst drin sein? Ja, mal sehen. Beate, nicht Beate. Eine Kassette. Wieso schickt die uns eine Musikkassette? Oh mein Gott, sie hat das wohl vertauscht. Vielleicht hat sie ihre Freibeträge draufgesungen. Unsinn, das ist nicht für uns bestimmt. Gib her, ich schick das zurück. Spiel doch mal ab. Beate, lass doch den Quatsch. Wenn wir Glück haben, ist das Band für ihren Lover bestimmt. Ja, schäm dich. Ich finde das überhaupt nicht witzig. Gib sofort die Kassette zurück. Ja, lass doch mal hören. Ich verlange, dass du die Kassette mir wiedergibst. Jetzt halt endlich den Mund. Es war an uns adressiert, also kann ich es auch abhören. Du bist ja hysterisch. Das ist alles? Vielleicht ist weiter hinten was drauf. Was soll denn da schon drauf sein? Das werden wir ja hören. Und mehr zum Ende hin? Hab ich ja gesagt, ein Irrtum, ein dummer, blödsinniger Irrtum. Irgendwoher kenne ich das Stück. Ich weiß, ihr wollt mich fertig machen. Ihr wollt euren Spaß haben, gut, kann ich verstehen. Verstehe ich wirklich. Aber das muss auch mal ein Ende haben. Sowas kann man nicht weiter und weiter und weiter machen. Ach, Sie haben doch auch nicht aufgehört bei mir. Frau Marz, glauben Sie mir, wenn ich das ungeschehen machen könnte... Und ich war bestimmt nicht die Einzige. Wie? Ja doch, natürlich. Sie lügen. Ich. Wie viele waren es noch? Zwei. Zwei. So, so. Erzählen Sie doch mal. Was soll ich denn da erzählen? Wie war das denn? Zwei Frauen. Gleichzeitig mit mir? Eine vor Ihnen und mit der anderen hat es nicht geklappt. Warum nicht? Sie können doch nicht von mir verlangen. Ich möchte es aber hören. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Nach drei Wochen. Wie haben Sie es denn bei ihr gemacht? Frau Max, ich bitte Sie. Na schön, wenn Sie nicht wollen. Nein, nein, nicht auflegen. Das Haus, in dem sie wohnte, wurde damals gestrichen. Ich habe gesagt, ich könnte über das Gerüst in ihr Schlafzimmer. Wörtlich. Ich möchte hören, was Sie ihr gesagt haben. Ich kann dich jederzeit packen. Dich fertig machen. Jederzeit. Du billiges Dreckstück. Krieg ich jetzt die Kassette? Wir sind uns nicht sicher, ob sie dafür schon reif genug sind. Ihr habt überhaupt keine. Ihr blufft doch nur die ganze Zeit. Möchten Sie eine Kopie? Wie soll ich Sie adressieren? Eheleute Lennarts? Dann rückt sie endlich heraus. Ich habe schließlich dafür bezahlt. Ich habe mein Versprechen gehalten. Nun seid ihr dran. Verdammt, was soll ich denn noch tun? Besorgen Sie die nächsten 20.000. Ihr seid ja komplett verrückt. Das ist völlig unmöglich. Aber nein, man muss nur wirklich wollen. Ich komme an gar nicht mehr heran. Das merkt meine Frau doch sofort. Ihnen wird schon was einfallen. Das können Sie nicht machen. Frau Marx, ich flehe Sie an, hören Sie auf damit. Wann Schluss ist, bestimme ich. Frau Marx. Zwei Cognac noch. Für mich nicht mehr. Ich denke, du hast es mit dem Magen. Rolf, du musst mir helfen. Helfen? Ja. Rolf, ich brauche Geld. Was? Du? 20.000. Ja, wozu? Ich habe gespielt. Du? Vor 2 Wochen in Bad Neuenahr, als Beate zu dieser Wochenendveranstaltung war. Das ist ja was ganz Neues. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ja, und wo ist das Problem? Sag mir doch nicht, ihr hättet keinen Notgroschen. Ach so, Beate. Was glaubst du, was die mit mir macht, wenn sie das erfährt? Ja, das kann ich mir vorstellen. Rolf, es wäre nur für ein paar Wochen. Du kannst doch nicht verlangen, dass ich meine eigene Schwester hintergehe. Ach, hintergehen? Das ist doch nur so. Tut mir leid, Dietmar. Rolf, du hast 60.000 Mark bei uns liegen. Du könntest Beate erklären... Nein. Gut, vergiss das Ganze. Ich muss jetzt gehen. Bin spät dran. Das bleibt aber unter uns. Wir sehen uns später. Du wirst Beate doch nichts davon erzählen. Kann ich zahlen? Frau Lennart? Sie sind Elke Marx? Woher haben Sie meine Adresse? Ihr Name stand auf einem Päckchen, der Rest im Telefonbuch. Vielleicht darf ich erst mal reinkommen. Ja, bitte. Was wird hier eigentlich gespielt? Schön. Wie Sie wollen. Schweigen ganz also an. Aber glauben Sie ja nicht, dass ich hier weggehe, bevor ich nicht eine Antwort bekommen habe. Sie meinen die Kassette? Nein, ich meine nicht nur die Kassette. Aber wenn Sie wollen, können wir damit anfangen. Ihr Mann wollte sie gern haben. Wozu? Warum fragen Sie nicht ihn? Was sollte Ihr Besuch? Wozu dieses Theater? Sie haben sich doch irgendwas dabei gedacht. Was? Sagen Sie mal, finden Sie es fair, mich so zu behandeln? Fair? Hören Sie, Sie kommen hier rein und stellen Fragen und Fragen, die ich Ihnen nicht beantworten kann. Nicht beantworten wollen? Ich kann nicht! Sie glauben doch wohl nicht, dass ich mich damit zufrieden gebe, nicht? Das glauben Sie doch wohl nicht. Fragen Sie doch Ihren Mann. Was haben Sie mit ihm? Es ist doch nicht meine Aufgabe, Ihnen irgendwas zu erklären. Das muss er schon selbst tun. Und wenn er es nicht tut? Dann ist das Ihr gottverdammtes Problem und seins. Aber kommen Sie nicht her und machen mir noch welche. Ich hab weiß Gott genug davon. Und das hier, das können Sie ihm gleich mitnehmen. Na los, nehmen Sie es. Es gehört ihm. Was ist das? Soll ich es lieber mit der Post schicken? Was ist da drin? Soll er es doch öffnen. Ach, auf Wiedersehen, Frau Lennartz. Sie können es ruhig zugeben. Ich werde Ihnen keine Szene machen. Was zugeben? Sie haben ein Verhältnis mit meinem Mann. Ja, ich habe ein Verhältnis mit ihr. Das heißt, ich hatte. Zum Wohl. Das war doch nichts von Bedeutung. Wie ist es denn dazu gekommen? Zufall. In einem Café zwischen zwei Terminen. Sie saß da und, Gott, wie das halt so kommt. Und dann hast du sie angesprochen? Ja. Du? Aha. Und die Kassette? Du weißt doch, wie solche jungen Dinger sind. Romantisch. Machen sich wer weiß was vor. Das Stück lief damals in diesem Café. Ah, ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Beate, das ist lange vorbei. Was erzählst du da für einen Mist? Aber Beate... Sie saß in einem Café. Du hast sie angesprochen. Ihr habt euch niemals auch nur die Hand gegeben. Beate... Was ist das? Mach's auf. Warum? Ja, mach's auf. Scheiße. Mit freundlichen Grüßen von Frau Marx. Du brauchst nicht nachzuzählen, es sind 20.000 Mark. Das verstehe ich nicht. Ach, schade. Und ich dachte, du könntest mir das erklären. Warum eine junge, mittellose Frau dir 20.000 Mark schickt. Zurückzahlt, müsste ich besser sagen. Beate, nachdem sie dir bereits ein Musikstück geschenkt hat, das du längst besitzt. Ja. Ich? Ja. Das Gleiche liegt in deiner obersten Schreibtischschublade. Du hast in meinem Schreibtisch Was ist das für Geld? Ich weiß es nicht. Nun, vielleicht hilft uns ein Blick in den Safe. Kann ich mal deinen Schlüssel haben? Beate, du verstehst das alles falsch. Glaub mir, ich kann dir das erklären. Ja, den Schlüssel. Ja, den Schlüssel. Da. Liebling. 10, 20, 30, 40. Ah ja. Damit wäre die Frage wohl beantwortet. Das ist nicht Rolfs Geld. Es lagen 60.000 im Safe. Wo ist der Rest? Ich wollte es nur leihen. Hier, siehst du? Was macht Rolfs Geld in deinem Schreibtisch? Ich. Und woher stammen die anderen 20.000? Wem gehören sie? Hast du sie auch gestohlen? Beate. Na los, jetzt sag endlich was! Mein Gott. Ah ja, dieser Zettel lag auch bei dem Geld. Bitte, Beate. Du müsstest dich mal sehen. Haben Sie wirklich geglaubt, mit 20.000 wäre die Sache aus der Welt? Aber Herr Lennartz, Erfahrungen kann man nicht kaufen. Die muss man schon machen. Das kann ich nicht glauben. Tja, so ging's mir auch. Bist du dir sicher? Weißt du, was du da sagst? Ja, glaubst du, ich rede das einfach so daher. Ja. Ich habe die Musik sofort erkannt. Sie lief vor einigen Tagen abends im Büro. Als Dietmar noch spät telefonierte. Und das Mädchen hat nichts gesagt? Nichts Konkretes. Dafür jede Menge Andeutungen. Mhm. Dietmar muss sofort in ärztliche Behandlung. Rolf, sag mal, Begreifst du das nicht? Wenn das rauskommt, dann sind wir erledigt. Dann können wir uns in dieser Stadt nicht mehr sehen lassen. Das gilt auch für dich. Dann werden wir verhindern, dass es überhaupt so weit kommt. Die beiden nehmen kein Geld, falls du das meinst. Von Dietmar nicht. Aber von uns? Nein, die wollen nur eins. Dass er es zugibt. Dass er es möglichst rausschreit vor mir, vor seiner Familie. Wer weiß, vor wem sonst noch. Vor wem sonst noch? Du meinst, er hat das auch mit anderen Frauen gemacht? Ja, was glaubst du denn? Jedenfalls, wenn sie so weitermachen. Es ist alles eine Frage der Zeit. Komm, wir fahren zu dieser Elke Marx. Reden mit ihr. Ach, Rolf, das hat doch keinen Sinn. Alles ist käuflich. Auch Schweigen. Man muss nur richtig was auf den Tisch legen. Schnauze. Sie tut mir weh. Herr Lennart. Wo ist die Kassette? Im Schrank. Oberste Schublade. Hol sie. Du sollst sie holen. Abspielen. Das reicht. Viel näher. Und jetzt die Kopien. Es gibt keine. Glauben Sie doch, wir haben keine Kopie gemacht. Wenn du meinst, du könntest mich bescheißen. Ich hack dich in Stücke. Sie können alles durchsuchen. Es gibt nur die eine Kassette. Setz dich dahin. Du sollst dich dahin setzen. Na? Wo ist denn dein großes Maul geblieben? Willst du dich gar nicht über mich lustig machen? Ich rede mit dir. Arschloch! Ich werde dir helfen. Du verhöhnst mich nicht mehr, du nicht. Ich mach dich fertig. Tatsächlich? Glaubst du denn wirklich, ich lasse dich so einfach laufen? Nach allem, was du mir angetan hast? Was willst du denn machen? Mich umbringen? Ja, dann tu's doch. Komm her. Los, komm her. Steck mich doch ab. Wichser. Du hast die Kassette, also verschwinde. Was stehst du denn hier noch rum? Hau endlich ab. Ich kann dich nicht mehr sehen. Du kotzt mich an, Lennart. Wer ist das? Deine Freundin? Wer denn sonst? Sag ihr, sie soll gehen. Du spinnst ja wohl. Sie soll abhauen. Lass mich los. Was ist denn hier? Ecke. Bleib stehen. Wenn du sie nicht sofort loslässt. Du sollst stehen bleiben. Lass die nicht. Randel. Haben sie umgebracht. Ich wollte das sie nicht. Der Schleimer von Conny Lenz. Elke Marx, Adela Florov. Ihre Freundin Randi, Katharina Palm. Dietmar Lennartz, Wolf Aniol. Seine Frau Beate, Karin Anselm. Sein Schwager, Wolfgang Rüther. Sowie Volker Niederfahrenhorst, Josef Meinerzhagen und Norman Matt. Ton und Technik Ilse Siebeke und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz Uta Anikhöfer. Regie Christoph Pragua. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.